Tötungshemmungen. Um dem Unterschied auf die Spur zu kommen, konfrontierte der amerikanische Philosoph und Psychologe Joshua Green seine Versuchspersonen mit unzähligen Varianten der Zugfälle. Mit seiner Forschung gehört Green zu einem neuen Zweig der zeitgenössischen Philosophie, nämlich der experimentellen Philosophie. Jahrtausende lang haben Philosophen auf ihre eigenen Intuitionen vertraut und davon Thesen über die gesamte Menschheit abgeleitet. Seit etwa 2 Jahrzehnten jedoch verlassen immer mehr Philosophen ihren sprichwörtlichen Lehnstuhl. Im Labor wollen sie jetzt selbst herausfinden, was philosophische Laien denken. Green zufolge ist das Szenario mit dem Mann auf der Brücke für die experimentelle Ethik, was die Fruchtfliege für die Genetik ist. Indem man das Szenario variiert, kann man gut testen, ob wir eher die Rechte des Individuums oder eher das Allgemeinwohl betonen. Worin liegt der Unterschied? Warum sind wir an der Weiche bereit, einen Menschen zu opfern, haben aber Hemmungen, einen Menschen von der Brücke zu stoßen? Zweierlei ist auf der Brücke anders. Wir töten den Rucksackträger mit unseren eigenen Händen. Und wir benutzen ihn als Mittel zum Zweck, nämlich als lebenden Zugstopper. Welcher der beiden Faktoren ist ausschlaggebend? Um den ersten Vorschlag zu testen, hat sich Green folgendes Szenario ausgedacht: Der Falltürfall. Der Zug rast auf die 5 Gleisarbeiter zu. Der Mann mit dem Rucksack steht diesmal aber auf einer Falltür auf der Brücke, die man aus der Ferne mit einem Schalter öffnen kann. Würden Sie den Schalter betätigen? Hier antworten immerhin schon 63% der Testpersonen mit Ja, also deutlich mehr als im Rucksackfall, wo man schubsen muss. Offenbar spielt der eigene Körpereinsatz eine Rolle. Mehr Einsatz heißt mehr Hemmungen. Sobald wir jemanden selbst schubsen sollen, also unsere eigene Muskelkraft im Spiel ist, sagt etwas in uns Stopp.